war die Hochzeit des Jahres. Und 7 Tage dauerte das Fest. Und es war klar, dass sich jemand wie Abraham nicht lumpen lässt. Es gab viel Fleisch und Obst und Wein bei diesem schönen Paar. Und Sarah dachte so bei sich, bald ist was Kleines da. Das ist wirklich wahr.